siehst du es ein, es kann nicht alles sein. Darum werd ich manchmal auch ganz still. Ach, glaub es mir, ich kann nichts dafür. Ich seh dich oft nur ein paar Stunden und die vergehen mir schneller als ein Tag. Ich seh dich oft nur ein paar Stunden.